Erster Gott sprach zu Jeremia. Zweiter, steh auf und geh zum Haus des Töpfers. Dort zeige ich dir meine Worte. Dritter, ich ging zum Haus des Töpfers. Er arbeitete an der Töpferscheibe. Vierter, das Gefäß wurde nicht gut. Der Töpfer machte ein neues Gefäß. Er machte es, wie er wollte. Fünfter, dann sprach Gott wieder zu mir. Sechster, Gott fragte, kann ich nicht mit euch machen, was ich will? Ihr seid wie Ton in meiner Hand. Ihr seid das Volk Israel. Siebter, manchmal sage ich einem Volk, ich werde euch zerstören. Achter, wenn das Volk böse ist und sich ändert, dann ändere ich meinen Plan. Ich tue ihnen nichts Böses. Neunter, manchmal verspreche ich einem Volk Gutes. Ich sage, ich helfe euch zu bauen. Zehnter, wenn das Volk aber Böses tut, dann ändere ich meinen Plan. Ich tue ihnen nichts Gutes mehr. Elfter, spricht zu den Leuten von Juda und Jerusalem. Gott sagt, ich plane Böses für euch. Ändert eure bösen Wege. Tut gute Dinge. Zwölfter, aber sie werden sagen, das ist nutzlos. Wir wollen tun, was wir wollen. Wir bleiben bei unseren bösen Plänen. Dreizehnter, darum sagt Gott, fragt andere Völker. Hat jemand so etwas gehört? Israel hat etwas Schlimmes getan. Vierzehnter, schmilzt der Schnee vom Libanonberg? Versiegen die kalten Quellen? Nein, das passiert nicht. Fünfzehnter, aber mein Volk hat mich vergessen. Sie opfern anderen Göttern. Sie gehen auf falschen Wegen. Sechzehnter, ihr Land wird schrecklich sein. Jeder, der vorbeigeht, wird sich fürchten. Er wird den Kopf schütteln. Siebzehnter, ich werde sie vor ihren Feinden zerstreuen. Sie werden fliehen. Ich werde ihnen den Rücken zeigen. Achtzehnter, die Leute sagten, lasst uns Jeremia schaden. Priester haben immer Rat. Weise Leute haben immer Rat. Propheten haben Botschaften. Wir wollen Jeremia mit Worten angreifen. Wir hören nicht auf ihn. Neunzehnter, Jeremia sagte, Gott, höre auf mich. Höre, was meine Feinde sagen. Zwanzigster, soll ich Böses für Gutes bekommen? Sie haben mir eine Falle gestellt. Ich habe für sie gebetet. Ich wollte deinen Zorn von ihnen nehmen. 21. Darum gib ihre Kinder dem Hunger. Gib sie dem Schwert. Ihre Frauen sollen keine Kinder haben. Ihre Männer sollen sterben. Ihre jungen Männer sollen im Kampf sterben. 22. Lass Schreie aus ihren Häusern kommen. Bring Feinde über sie. Sie haben mir eine Falle gestellt. Sie haben Schlingen für meine Füße gelegt. 23. Gott, du kennst ihre bösen Pläne. Vergib ihnen ihre Schuld nicht. Lass ihre Sünde nicht weg sein. Bestrafe sie, wenn dein Zorn kommt.